1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Und die neue Woche fängt wie immer an, nämlich mit einer freien und offenen Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht ist der Jan. Und Jan ist 29. Hallo Jan. Hallo Domian. Jan, um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe mich vor gut einem Jahr beschneiden lassen. Mhm. Und ja, seitdem, sage ich mal, ist die Lust doch größer als vorher. Was? Ach, die ist größer als vorher? Ja, doch. Warum hast du dich beschneiden lassen? Aus gesundheitlichen Gründen, weil die Vorhaut zu lang war. Weil die Vorhaut zu lang war? Ja. Aber die war nicht zu eng? Nee, zu eng nicht, einfach zu lang. Und beim Verkehr ist sie dann halt mit nach vorne gerutscht, was das Gefühl oder das Empfinden natürlich ein bisschen beeinschränkt hat. Verstehe. Erzähl uns zunächst einmal, wie die Beschneidung abgegangen ist, wie man das gemacht hat, genau. Also das ist unter örtlicher Betäubung gemacht worden. Mhm. Hab dann also 4 Spritzen bekommen und ja, das Ganze hat ungefähr eine halbe Stunde nachher gedauert. Also. Mhm. Und dann denke ich mir, dass man mit großen Schmerzen nach Hause geht. Also ich muss sagen, ich habe, was das anbelangt, echt Glück gehabt. Bin vom Freund abgeholt worden und habe auch gleich zu Hause Schmerztabletten eingenommen. Mhm. Und war größtenteils eigentlich schmerzfrei. Und wie lange hat das gedauert, bis du dann wieder so, naja, einigermaßen normalen Sex haben konntest? Fast 2 Monate. 2 Monate. Ich stelle mir das auch schwierig vor oder schmerzhaft vor, wenn man dann eine Erektion hat, eine Morgenerektion oder dergleichen, während das Ganze noch verheilt. Das war so die ersten, sag ich jetzt mal, die ersten 5, 6 Tage schon recht unangenehm. Hab aber den Vorteil gehabt auch, dass ich von meinem Arzt Tabletten gekriegt habe, Diazepam, also dass man einen sehr tiefen Schlaf hat und davon auch nicht gleich aufwacht. Verstehe. Jetzt ist das natürlich immer so eine spannende Frage für Männer, die nicht beschnitten sind. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann beschnitten ist und dann Sex hat? Erzähl es. Du hast den Vergleich ja jetzt. Ich habe den Vergleich, das stimmt. Es ist ein sehr, sehr anderes Gefühl. Es ist sehr neu, sehr anders. Mhm. Einfach besser. Einfach besser. Heißt es intensiver? Auch, ja. Kommst du jetzt schneller als vorher oder kommst du langsamer als vorher? Ich würde sagen, es dauert schon länger. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast mehr Lust auf Sex als vorher. Das stimmt. Wie ist das erklärbar? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum? Weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht die Eichel jetzt denn teilweise an der Kleidung mehr... Vielleicht liegt es auch daran, dass du vorher aufgrund der kleinen Anormalität, die du hattest, vielleicht irgendwie nicht so dich hast gehen lassen können beim Sex. Ist das vielleicht möglich? Das ist gut möglich, ja. Ja, aber im Prinzip ist das doch eine gute Entwicklung. Oder ist es jetzt zu viel Lust auf Sex? Also für mich ist es eigentlich okay, für meine Freundin weniger. Was heißt denn das genau? Wie oft willst du denn? Also ich könnte jeden Tag, aber so jeden zweiten Tag wäre schon ein guter Schnitt, sag ich mal. Jeden zweiten Tag? Ja. Ja gut, das ist nicht so übermäßig viel. Also ich habe hier schon ganz andere Sachen gehört, wo die Jungs dann 3, 4 Mal am Tag wollten. So schlimm ist es bei dir nicht? So schlimm ist es nicht, nein. Aber der Freundin macht's Probleme. Richtig. Wie lange bist du mit ihr zusammen schon? Wir sind 2 Jahre zusammen. Mhm. Wie oft will sie denn? Ja, so 1 bis 2 Mal die Woche. Mhm. Ja, Ich meine, Jan, was gibt's da? Da gibt's ja keinen Kompromiss in dem Sinne. Da musst du halt in gewisser Weise nachgeben. Du kannst es hier nicht aufdrängen. Nee, das stimmt. Das heißt, da musst du dich alleine vergnügen, ab und zu mal zwischendurch. Ich hoffe, dagegen hat sie nichts. Nein, sie hat nichts dagegen. Ja. Und dann ist das Problem gelöst. Eigentlich schon, ja. Ja, es ist ja bei Sexualität immer so eine Sache. Wenn einer keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Und da gibt's nichts zu reden und da kann man sich nicht annähern. Da muss man Rücksicht drauf nehmen. Als derjenige, der mehr Lust hat. Und Was sagt sie denn? Sie hat das vorher und nachher ja jetzt auch mitbekommen. Ja. Was gefällt ihr denn besser? Also sie sagt, für sie ist kein Unterschied vorhanden. Wahrscheinlich aufgrund dessen, was du noch mehr Lust jetzt hast, war ihr der vorhergehende Zustand vielleicht sogar noch lieber. Man weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nur eine kleine Frage. Ist dieses Häutchen entsorgt worden oder hast du es dir in Spiritus mit nach Hause nehmen können? Das ist entsorgt worden. Ich wurde aber gefragt, ob ich es mitnehmen würde. Hat man dich in der Tat gefragt danach? Das ist ja lustig. Ja. Und ja. Du hast aber nicht darüber nachgedacht oder es eventuell in Erwägung gezogen? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Es ist mir sogar gezeigt worden. Also der OP-Assistent kam mit diesem kleinen Döschen auch an, was in Spiritus eingelegt war. Ja, also da ist null zu erkennen gewesen, ganz ehrlich. Ach so, naja. Also ich sag mal, meine Weisheitszähne sehen aus wie Weisheitszähne, die ich zu Hause liegen. Ja. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was ich mir irgendwie in den Schrank stellen legen würde oder in eine Schublade. Ich wundere mich, dass du mit deiner Freundin noch nicht auf diesen Kompromiss jetzt gekommen bist, dass du sagst, okay, dann machen wir es halt weniger und der Rest bleibt in meinen Händen. Das wundert mich. Ja, die Möglichkeit, dass man dann mal sagt, okay, vielleicht gibt es dann doch noch die Möglichkeit, dass der ein oder andere Tag noch mal mehr rausspringt, ist natürlich... Kann ja sein, wie in welcher Stimmung ihr seid und wie sich das entwickelt zwischen euch beiden. Aber generell musst du natürlich darauf Rücksicht nehmen, wie sie will und was sie will. Ja, klar. Also da ein Nein ist ein Nein, das auf jeden Fall. Und aber ich höre schon daraus, dass du den unbeschnittenen Männern das durchaus empfehlen könntest. Den unbeschnittenen Männern das durchaus empfehlen könntest, sie beschneiden zu lassen. Oder? Doch. Ja. Also ich sage jetzt mal, wenn da jemand, sag ich jetzt mal, das gleiche Problem hat wie ich, warum nicht? Oder was ich hatte. Ja, also im Prinzip ja nur eine Verbesserung bei dir. Ja. Ja. Jan, wir sind klar. Genau. Du musst ein bisschen zurücksetzen und dann ist gut, dann läuft's wieder. Ist denn sonst alles in Ordnung zwischen euch beiden? Sonst ist alles gut. Ah, das ist ja gut. Dann wünsche ich alles Gute und schönen Gruß an die Freundin. Okay, schönen Abend. Tschüss, Jan. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt kommt mein Redakteur, der Marc, hier rein. Komm doch mal, damit die Leute dich auch mal sehen. Das ist hier mein netter Redakteur Marc, der hier an meinem Computer noch was einstellt. Wir sind ja immer noch so ein bisschen in der Experimentierphase und natürlich kann es nicht jeden Abend perfekt laufen. Dankeschön, sehr nett. So muss es sein und dann können wir jetzt auch weitermachen. Es ist ja alles neu hier und da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen und dann hakt es schon mal da und es hakt dann auch schon mal hier. So, mit wem machen wir weiter? Mit der Barbara. Und Barbara ist 68. Guten Morgen, Barbara. Hallo, guten Morgen, Domian. Barbara, schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Domian, es geht bei mir um eine Erkrankung, die es so nicht sein darf. Und zwar bin ich quecksilbervergiftet. Du bist quecksilbervergiftet? Ja. Kommt das weißt du davon gar nicht? Dass du das bist, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es sowas gibt, ja. Ja, es wird aber trotzdem, also wir Betroffenen oder ich habe sehr, sehr schwer, mit dieser Erkrankung Hilfe zu bekommen und muss sehr viel so für mich alleine recherchieren, lesen und erfahren, ja, von Ärzten. Ja, hat das mit einer falschen Zahnbehandlung zu tun? Ganz richtig. Und zwar hatte ich 16 Amalgamfüllungen mitunter und sogar noch mit Gold verbunden, was ja ganz schlecht ist, weil die Kombinierung ist schon sehr schlecht zu tun. Wie lange leidest du jetzt schon unter dieser Vergiftung? Also jetzt rückwirkend betrachtet leide ich eigentlich schon seit meinem so 17., 18. Lebensjahr. Und so lange schon? So lange schon, ja. Ich wurde immer psychiatrisiert, weil so wird auch von den Ärzten beschrieben, die Psyche erst krank, wird erst die Psyche krank. Genau, beschreib doch mal, welche Auswirkungen dieses Quecksilber auf den Körper hat. Also auf die Psyche, sagst du, hatte schon mal eine Auswirkung. Und zwar hatte ich, ich war sehr, sehr schnell, sehr nervös, sehr hibbelig. Mhm. Und ja, und dann kriegte ich dann mit der Zeit Depressionen und Ängste. Und wieso vielleicht, darf ich du sagen? Ja, natürlich, ich sage ja auch du zu dir, natürlich. Ja, gut, das ist mir aufgefallen. Ja. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja. Und zwar, ja, und das wurde dann immer in die Schiene, dass ich eben seelisch oder psychisch halt krank war und kam dann sehr, sehr viel in psychosomatische Kliniken und es hat sich aber nie gebessert. Welche seelische Erkrankung hat man dir denn dann diagnostiziert, die du ja eigentlich gar nicht hattest? Aber ja, Depression. Halt, ne? Depression, Ängste, aufgrund dessen eben dann diese Depression, ja. Mhm. Das ist ja dann schon Jahrzehnte plagt dich das ja. Das plagt mich mein ganzes Leben oder beeinflusst mein ganzes Leben schon. Ja. Seit wann weißt du denn, dass es daher rührt? Wissen tue ich seit 2002. Mhm. Jetzt muss ich mal fragen, weil ich das nicht ganz genau weiß. Man liest immer oder hat eine Weile oft darüber gelesen, in letzter Zeit wieder nicht so viel. Ist das wissenschaftlich anerkannt, dass... Es ist wissenschaftlich bewiesen, ja. Das heißt, die Krankenkassen erkennen es auch an? Sie kennen es an, aber man kriegt, wie gesagt, nicht unbedingt Hilfe, weil die meisten Ärzte es einfach nicht wissen wollen. Oder sie wissen es. Wir wissen selbst noch nicht alle genau, warum das nicht so öffentlich gemacht wird. Ja. Nochmal eine Frage zu dem Nachweis. Kann man das wirklich im Blut nachweisen oder im Gewebe oder wie geht das? Ja, also ich habe, das ist ein Bluttest, ein LTT-Test, da wird erstmal getestet. Nein, ich fange nochmal anders an. Ich habe in der Klinik habe ich erstmal so einen Kaugummi-Test machen müssen und da muss man eine Viertelstunde kauen. Mhm. Und dann wird erst, bevor man gekaut hat, der Speichel untersucht und danach. Okay. Und dann hat man schon festgestellt, dass ich Quecksilber im Speichel habe. Ah, ja. Und dann ging es weiter. Soll ich weiter sagen? Ja, bitte. Und dann hat man Urinproben gemacht. Dann bekam ich Kapseln, die das anzeigen, damit man das noch mehr nachweisen kann? Ja, dass man, stimulieren, also die, ach so, die ja. oder eben mehr fördern, diese Kapseln. Und dann habe ich Stuhl- und Urinteste gemacht. Und normalerweise ist, glaube ich, 0, und eine Toleranzgrenze. Ja. Und ich hatte fast 69, also ach, fast 70 Mikrogramm also, drin. Ja. Okay, das kann man also definitiv und klar nachweisen. Ja, ganz definitiv. Ich neben den psychischen Veränderungen, die mit einem Menschen offensichtlich vorgehen, wenn man diese Vergiftung hat, sind auch Organe bei dir betroffen, die geschädigt wurden? Ja, auf alle Fälle. Es geht ja nun hauptsächlich, Sie wissen ja, dass man mit der Leber entgiftet und über die Nieren. Mhm. Und sie sind natürlich am ehesten dann geschwächt auch, ne, durch die ewige Belastung. Bist du nierenkrank? Naja, ich habe jetzt so seit der Entgiftungsphase schon etwas bessere Werte, weil ich schon gut ausscheiden kann. Okay, Entgiftungsphase sagst du. Im Jahre 2002 wurde es festgestellt. Ja. Wann begann? Dann muss doch direkt danach die Entgiftungsphase begonnen haben, oder? Genau, wie? Genau. Aber es dauert Jahrzehnte, bis es raus. Vor allen Dingen, ich habe es ja, ich war ja schon. Moment, das heißt, die Entgiftungsphase hält heute, 10 Jahre später, immer noch an? Immer noch an, ja. Und die wird nie aufhören, Domian. Sind denn alle Zähne jetzt bereinigt, in denen das drin war, ja? Ja, wir haben erst versucht, zahnerhaltend alles rauszumachen. Das sollte man ja auch unter Dreifachschutz. Hm. Das habe ich leider auch nicht bekommen, mhm. weil die Ärzte das noch nicht so ernst genommen haben. Mhm. Und dann sind die Zähne dann aber beim Rausbohren alle mehr oder weniger zusammengebrochen. Man versteht, das heißt, du hast ein ganz neues Gebiss jetzt. Ich habe jetzt ein Gebiss. Kann man dafür eigentlich jemanden haftbar machen? Ja, wir versuchen es. Wir haben ja eine ganz schöne Lobby schon hinter uns, aber es darf noch nicht sein. Weißt du, wenn einer es hat schon einer Schadensersatz bekommen, aber mhm. seitdem nie wieder, weil dann würden die Menschen vor der Kasse Sturm laufen. Und das können sich die Leute nicht erlauben. Und deswegen wird es noch unterm Deckel gehalten. Und du hast gerade gesagt, dass diese Entgiftung hält das ganze Leben lang an. Also man wird nie, auch wenn man 100 Jahre alt wird, man wird nie ganz quecksilberfrei. Nein, ganz quecksilberfrei wird man wohl nie werden, weil das ist ein Speichergift. Und vor allen Dingen im Gehirn sitzt es arg fest. Und deswegen ja auch diese psychischen Einbrüche. Ja. Wie geht es dir denn heute seelisch und psychisch? Mir geht es immer noch sehr schlecht. Und ich bin sehr traurig und oft sehr verzweifelt, dass das alles nicht ernst genommen wird oder viel nicht ernst nehmen. Die belächeln uns noch alle. Ja, aber jetzt muss ich nochmal fragen, das hast du jetzt schon einige Male so gesagt, wenn das alles anerkannt ist, wenn es nachgewiesen ist, wenn man das wirklich durch eine Analyse klar belegen kann, dass du Quecksilber verseucht warst und immer noch bist, wer macht denn dann Probleme? Das macht die Obrigkeit. Wer ist Obrigkeit? Ich denke mal, dass es von Politik anfängt, bis hin zur Pharmaindustrie, bis hin, die alle haftbar gemacht werden könnten, es zu verhindern. Mhm. Das heißt ich frage nochmal, die Krankenkasse erkennt es an? Ja. Mehr oder weniger als chronisch Kranke bin ich hier durch Amalgam schon. Krankenkasse. Was wäre deine Forderung? Meine Forderung wäre, dass wir wirklich ein Lobby hätten. Erstens sind wir alle arm geworden. Wir müssen ganz viel selbst uns, wenn wir Vitamine uns beschaffen wollen, die wir zusätzlich, das müssen wir alles selbst kaufen. Mhm. Also Lobby bekommen, um dann einen ordentlichen Schadensersatz zu erstreiten. Ja, und so vor allen Dingen, dass wir nicht mehr ausgestoßen sind. Wir fühlen uns alle ziemlich alleingelassen. Mhm. Verstehe. Du hast gerade gesagt, Vitamine oder so. Geht man im Moment oder in den letzten Jahren bei dir oder bei euch, die ihr alle betroffen seid, geht man medikamentös vor, um diese Entgiftung noch besser voranschreiten zu lassen? Da gibt es mehrere Informationen, die man so lesen kann oder mehrere Anstöße. Ich habe mich entschieden, als ich anfing, habe ich ja dieses DMPS heißt das und DMSA. Das sind so Salze, die, die eben so das Amalgam binden kann. Also das heißt, die nimmt man ein, damit der Körper das besser ausspülen kann? Also das sind Metallsalzbildner und Schwefelsalz ist dabei. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und da hat man mich dann seit 4-6 Wochen hat man mich hier im Bett gefunden und ich war bewusstlos und bin sogar einige Minuten tot gewesen. Ach, aber diese Sachen, die du einnehmen musst für die Entgiftung, das zahlt dann schon die Krankenkasse? Das hat dann, weil ich einen guten Umweltmediziner habe, der hat das aufgeschrieben und dann habe ich das bekommen. Ja, aber so Vitaminpillen und sowas, wie du gerade sagtest, die vielleicht auch hilfreich sind, die zahlt die Kasse dann nicht? Nein, und zwar habe ich mich jetzt für den natürlichen Weg entschieden. Ich habe total mein Essen umgestellt, esse nur noch, Gemüse, Salat, also regelrecht gesundes Essen. Um dem Körper dabei dann zu helfen? Genau, ich denke, wenn er gute Nahrung kriegt und auch Kräuter esse ich sehr, sehr viel. Natürlich ist das immer gut. Und deswegen hoffe ich, dass mein Körper noch ein bisschen mehr ausscheidet, weil so ist es kein Leben, was ich leben muss. So, Barbara, wir werden dem Thema natürlich im Rahmen eines solchen kleinen Gespräches nicht gerecht. Das ist richtig. Dennoch finde ich es sehr gut, dass du angerufen hast. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal über sowas, ja, vielleicht ein, zwei Mal in all den vielen Jahren mal drüber gesprochen haben. Mhm. Nehmen wir es mal einfach so als Information hin. Du hast es jetzt öffentlich gemacht und ich hoffe sehr, dass ihr Verstärkung bekommt und dass ihr eine Lobby bekommt, damit ihr zumindest eine gewisse Unterstützung und Wiedergutmachung dann zugesprochen kriegt. Darf ich noch einen Satz mal sagen? Ja. Und zwar möchte ich auch, wenn es viele hören, weil viele wissen gar nicht, wenn sie depressiv sind oder unruhig sind, dass es eventuell mit den Zehen zusammenhängt. Okay. Und das ist mein größter Wunsch, dass die Menschen da hinschauen und ganz konkret sagen, es könnte das nicht das und das sein. Okay, dann ist das noch ein guter Hinweis, Barbara. Ich danke dir sehr herzlich, wünsche dir von Herzen alles Gute und drücken wir gemeinsam die Daumen, dass euch Recht widerfahren wird. Das ist lieb, Domian. Alles Gute. Auch dir alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und ich gucke jeden Abend deine Sendung. Sehr nett. Alles Gute, Barbara. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer. Und hier geht's weiter mit dem Andreas. Und Andreas ist 32. Hallo, Andreas. Ja, hallo, Domian. Andreas, um was geht's? Bei mir geht's darum, ich bin verliebt in eine Kollegin, hatte aber noch nie eine wirkliche Beziehung mit einer Frau, geschweige denn irgendwie sexuelle Kontakte. Und du bist verliebt? Ich bin jetzt halt irgendwie so. Du bist verliebt in eine Kollegin? Ja, genau. Wie lange schon? Das ist jetzt, also, verliebt eigentlich schon länger. Die war jetzt, kommt aus einer Beziehung, von daher verfolge ich das jetzt eigentlich erst so seit kürzerer Zeit in gewisser Weise, weil ich es jetzt eben erfahren habe. Weiß sie denn von ihrem Glück? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also bisher waren wir jetzt bloß einmal beim Kaffee trinken. Ich meine, ich denke, dass sie vielleicht schon irgendwie was gemerkt hat. Aber es war jetzt vorher eben auch schon immer, dadurch, dass wir sehr enger miteinander zusammenarbeiten, immer schon freundschaftlicher Kontakt da. Von daher kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ob es jetzt da schon was ahnt oder nicht. Und du bist 32 Jahre alt, du hattest noch keine Beziehung und auch keine sexuellen Erfahrungen? Genau, ja. Gar nichts? Gar nichts, genau. Wie kommt's? Das hängt damit zusammen, dass sich das bisher irgendwie nie so wirklich ergeben hat. Also es gab so erste Versuche mal, Kontakt irgendwie aufzubauen. Es ist aber nie wirklich zu einer Beziehung gekommen. Es war auch nie so, dass ich jetzt besonders viel mit Frauen in dieser Beziehung zu tun hatte. Mhm. Keine Sehnsucht nach Sex? Ja, mittlerweile jetzt dann langsam schon. Na gut, aber du bist 32. Die Sehnsucht nach Sex hat man ja nun schon sehr früh. Vorher nicht so? Also ich hatte jetzt bisher nicht so den Eindruck, dass es mir extrem gefehlt hat. Also. Interessant. Ja. Und nie irgendwie heimlich dich in jemanden verliebt? Früher so. Das schon, waren halt oft falsche Personen, weil die halt dann auch vergeben waren oder in Beziehungen waren und daran hat es dann letztendlich immer irgendwie gescheitert letztendlich. Auch wenn du nicht so viel sexuelle Sehnsucht hattest, trotzdem die Frage, hast du viel Pornos konsumiert oder sowas? Viel nicht, aber natürlich gelegentlich schon. Das schon. Mhm. Das schon. Gut. So, aber jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist der Andreas verliebt. Ja. Und jetzt will Andreas auch mehr. Ja, ganz genau. Ich schätze das denn bei der einen, bei der Frau, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger, sagst du? Ja. Dieses war bisher kein Thema, diese große Thematik. Glaubst du denn, dass sie jetzt in dieser Weise auf dich aufmerksam werden könnte? Ja, glaube ich schon. Also ich habe ja schon vorher so ein bisschen vorgefühlt, also wir sind von den Interessen her schon teilweise sehr ähnlich. Ja gut, das heißt ja noch nichts. Ja, das stimmt. Ich kann es halt schwer selber einschätzen, dadurch, dass ich halt bisher auch, was Beziehungen angeht, relativ wenig Erfahrung natürlich dann auch habe. Mhm. Ich sehe halt schon so irgendwie die Gefahr, dass ich in gewisser Weise auch Zeichen der Zuneigung irgendwie sehe, wo dann letztendlich gar keine sind. Ich meine, man sieht ja alles in so der ein Tat, bisschen dann. In der Tat ist das eine Gefahr, wenn man sich in jemanden verliebt hat und derjenige ganz gut mit einem kann, interpretiert man vielleicht das eine oder andere in einer Richtung, die gar nicht so gemeint ist. Ja, genau. Das ist wirklich eine Gefahr. Ja, was ist jetzt zu tun? Ja, das ist halt auch so mein Problem. Ich habe halt immer auch so die Sorge, wenn es irgendwie nicht funktioniert, dass sich das dann halt sehr im Betrieb irgendwie rumspricht. Ja, natürlich. Ja, wenn du jetzt anfängst, auf die Bühne zu treten, ist natürlich die Gefahr, dass es sich irgendwie irgendwas rumspricht. Genau. Musst du mit leben, finde ich. Ja. Das muss man mit in die Waagschale werfen, das Ganze. So, was könnte man machen? Man könnte machen, geh doch vorsichtig an sie heran und versuche, dich ab und zu und öfter mit ihr zum Beispiel privat zu verabreden. Das, du hast erst einmal, sagst du, wart ihr weg? Ja, das war jetzt einmal. War das richtig privat oder irgendwie in der Mittagspause? Das war privat. Also wir hatten frei und da waren wir halt zusammen noch einen Kaffee trinken letztendlich. Ja. Ja, gut, genau. Dann ist die nächste Aktion mal einen Samstagabend gemeinsam anzugehen, zu planen. Ja, vielleicht ja. Was essen zu gehen, vielleicht irgendwas tanzen, danach irgendwie noch in eine Bar oder eine Disco oder sowas. Ja. So würde ich es machen. Meine erste Überlegung war schon, mich irgendwie mal einzukriegen, wenn die irgendwie mit ihren sonstigen Freunden irgendwie weggeht, aber ich weiß ja nicht, ob das so der richtige Rahmen ist oder ob ich eher das versuche, irgendwie einzeln. Ich würde es einzeln machen. Hinzukriegen, ja. Ja, Edu, kennst du denn ihren Freundeskreis gut? Teilweise sind sie ehemalige Kollegen, aber die meisten eigentlich nicht. Ja, also wenn du jetzt schon einmal mit ihr aus warst, kann man doch gut daran anknüpfen und sagen, pass mal auf, zum Beispiel Kino ist auch mal eine gute Geschichte. Im Kino läuft das und das, hast du gelesen oder gehört von, ist interessant, ob sie Lust hat mitzukommen. Und schon ist man an einem Samstag zusammen. Mhm. Und schon kommt man sich wieder ein bisschen näher. Und da kann man sich ja antasten, wie es so aussieht. Ich finde, du sollst jetzt erstmal die kleinen Schritte machen. Ja. Dann wirst du vielleicht auch schon ein bisschen noch besser interpretieren können, was sie will. Du musst auf alles achten von ihr. Du versuche nicht zu sehr sie überzuinterpretieren, aber achte auf alles. Ja, so war mein Ansatz eigentlich auch. Ich habe halt einfach ein bisschen auch Angst, was diese ganze sexuelle Seite und so weiter angeht, wenn es dann wirklich zu mir kommt, dass das irgendwie nicht funktioniert oder gewisse Versagensängste sind da in gewisser Weise auch da, ich halt da keine Erfahrung habe letztendlich. Andreas, dann würde ich an deiner Stelle auch mit offenen Karten spielen. Ja. Jeder Mensch, jede Frau, vor allen Dingen Frauen, finden das gut, wenn man da. Es wäre völlig albern, wenn du den großen Stier da spielen würdest und du kannst es nicht. Ja. Wenn du übersagst, pass auf, ich habe noch keine Erfahrung gesammelt und wir müssen uns da gemeinsam rantasten. Wenn diese Frau anfängt, dich zu lieben oder verliebt ist, dann wird das wunderbar für die sein und die wird das total nett finden und gut. Also da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Okay. Sei ehrlich. Ehrlichkeit ist der beste Wegweiser für die Geschichte. So, jetzt geh mal erstmal vorsichtig ran, taste dich mal ran und ich wünsche es dir wirklich von Herzen, dass es nun endlich mal in der Kiste rappelt. Ja, wünsche ich mir auch. Und der Andreas mal richtig verliebt ist und alles nachholen kann. Alles klar. Toi, toi, toi. Ich drück die Daumen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, diese Woche ist ja wieder Themenwoche. Wir haben ja vorige Woche das ausfallen lassen. Das machen wir oft, wenn wir in Urlaub waren. Die erste Woche kein Thema. Aber jetzt läuft wieder alles ganz normal, seinen Rhythmus. Und wir machen ein Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Mein zweites Leben. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen großen Einschnitt in ihrem Leben hatten und deshalb sagen, dass sie danach ein zweites Leben begonnen haben. Also so ein Wendepunkt kann zum Beispiel sein, eine schwere Krankheit, eine überwundene Sucht, vielleicht auch ein neuer Partner oder eine Gefängnisentlassung. Aber es gibt noch viele, viele andere Beispiele, die mir jetzt gar nicht so spontan einfallen, die ihr wahrscheinlich schon erlebt habt. Also, mein zweites Leben. Habt ihr das Gefühl, dass es in eurem Leben so einen zweiten Abschnitt gab, von dem ihr sagt, ja, das ist mein zweites Leben? Da hat sich alles ganz gravierend verändert zu dem, was vorher war. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, sehr gerne, meldet euch unter domian@wdr.de oder meldet euch am Mittwoch. Gerne auch wie immer ab 0 Uhr vor der Sendung. Thema nächste Woche Mittwoch, also jetzt kommende Mittwoch, nächsten Mittwoch, mein zweites Leben. So, jetzt weiter hier im Text und zwar mit Olli. Und Olli ist 32. Hallo Olli. Hi. Hi. Weswegen hast du angerufen, Olli? Ich habe angerufen, mein Vater ist schwer krebskrank. Seit einem Dreivierteljahr wurde er operiert. Und ich habe eine Frau kennengelernt, die damit nicht klarkommt. Die damit nicht klarkommt? Nein, sie fühlt sich vernachlässigt, kommt damit nicht klar, dass ich mehr Zeit für meinen Vater brauche, wie gesagt, und mit meiner Mutter, die total fertig ist. Hm. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Und was für einen Krebs hat dein Vater? Mein Vater hat Blasenkrebs, der Krebs übergegangen in den Darm, dass er jetzt bei künstlich ausgegangen hat. Hm. Ist war eigentlich ganz gut jetzt nach der OP und jetzt hat er eine Lungenembolie bekommen, wo er jetzt natürlich keine Luft mehr bekommt, Sauerstoff. Also das heißt, er liegt im Krankenhaus auf einer Intensivstation? Er liegt im Krankenhaus intensiv und ist total fertig. Ist er bei Bewusstsein? Er ist bei Bewusstsein, er lässt sich aber immer mehr gehen. Wie alt ist er? Er ist jetzt 72. Und wie oft gehst du zu ihm? Jeden Tag. Der Arbeit mindestens 3-4 Stunden am Tag. Ja. Mindestens. Ja, hast du die Frau kennengelernt? Wann hast du die kennengelernt? Die Frau kenne ich schon seit 16 Jahren. Hab sie schon immer geliebt. Und wir haben uns jetzt seit kurzem wiedergesehen und ja, dann hat es sofort gefunkt, aber. Das heißt, was heißt vor kurzem? Vor kurzem 2 Monate. Ah ja. Ja, also jetzt hat es gefunkt und das heißt, ihr seid de facto jetzt zusammen. Wir sind zusammen, ja. Aber sie kommt damit nicht klar, dass ich eben mit meinem Vater... Habe ich verstanden. Wie oft siehst du sie denn? Oh Gott. Ja, wie es möglich ist. Ich muss ja 12 Stunden am Tag arbeiten, dann im Krankenhaus zu meinem Vater. Du musst 12 Stunden... Ich muss mich um meine Mutter kümmern, die Moment. Total fertig ist, Moment. Nur am Weinen ist. Ja, Moment, du musst 12 Stunden am Tag arbeiten? Ja. Was machst du? Rettungssanitäter. Ah, da muss man 12 Stunden jeden Tag arbeiten? Ja. Immer? Immer, ja. Wie ist das möglich? Da musst du doch irgendwie Freizeitausgleich irgendwann kriegen, oder? Du, ich bin total fertig. Also ich weiß selber nicht, ich bin total fertig. Aber steht ja schon zu, dieser Freizeitausgleich steht ja schon, das gibt's ja nicht. Du kannst ja nicht immer 12 Stunden arbeiten als Rettungssanitäter. Du musst ja irgendwann auch mal eine Erholungsphase haben. Ja, es ist immer so. Immer Stress und... Aber ich frage nochmal, das steht dir zu, diese Erholungszeit? Ja, natürlich. Okay. Aber im Moment ist es halt hart bei euch und dann kommt dann noch der Vater und dann ist die Mutter auch noch fertig mit Nerven und du musst dich um alles kümmern. Und dann noch die Freundin. Ja. Also nochmal die Frage, wie 2 Monate zusammen mit der Freundin, wann bleibt Zeit für die Freundin? Ich versuche alles Mögliche. Also, keine Ahnung, also sie fühlt sich vernachlässigt. Nee, sag mir doch mal konkret, ich will es mir vorstellen. So während der Woche, hast du Zeit, überhaupt während der Woche sie mal eine Stunde noch zu sehen? Ja. Das schon? Also wie viel Mal in der Woche siehst du? 3 Mal. Und am Wochenende? Oh. Also beide Wochenendtage kann man sich sehen. Und wie lange? Und wie lange seht ihr euch dann? Ja, 2-3 Stunden. Das heißt, übernachten kannst du auch nicht bei der Freundin am Wochenende? Nein. Warum? Ich bin total im Stress. Arbeiten, Vater, Mutter, Freundin. Ja gut, aber schlafen musst du ja irgendwo. Ja. Das heißt, du könntest auch bei der Freundin schlafen. Ja. Das tust du aber nicht. Ab und zu. Doch, ab und zu. Was sagt sie denn jetzt konkret? Sie sagt, was sagt sie konkret? Was fordert sie? Ja, sie fordert mehr Zeit. Und das kann ich ihr nicht bieten, weil, wie gesagt... Ist mir schon klar. Wie viel mehr Zeit will sie? Am besten alles. Am besten alles? Ja, sie will Zeit, wie soll ich das sagen? Aber hat sie denn nicht Verständnis dafür, dass du dich um deinen sehr, sehr schwer kranken Vater kümmerst? Natürlich. Aber dann kann sie auch nicht alle Zeit von dir verlangen. Tut sie aber. Sie hat mich heute gefragt, von wegen entweder dein Vater oder ich. Und das geht nun mal gar nicht. Also, Olli oder Oliver, so heißt du wahrscheinlich, ich finde schon, dass man in so einer ernsten Lage wirklich dann auch für die Eltern da sein muss. Ohne Wenn und Aber. Natürlich. Ich finde auch, dass man dann, gut, ihr sagt, es ist natürlich alles sehr unglücklich gelaufen, dass ihr gerade frisch verliebt seid. Wenn ihr ein bisschen länger zusammen wärt, wäre das sicher noch was anderes. Aber wenn ich mich so in deine Situation versetze, wäre für mich die Priorität auch die Eltern und der Vater. Und wenn die Freundin das... Wenn sie so etwas sagt, dein Vater oder ich, finde ich das so komplett daneben, dass eigentlich diese Person für mich schon gegessen wäre. Da hast du recht. Sowas verlangt man nicht. Also ich kann verstehen natürlich, dass sie dann ein bisschen ungeduldig ist, aber letztendlich muss sie ja auch sehr beeindruckt sein und von dem Leid deines Vaters. Mhm. Und wenn deine Mutter auch noch fertig ist, dann musst du dich um die auch noch kümmern. Natürlich. Eigentlich vor allen Dingen, dass meine Mutter abends noch Zeitung austrägt, 3 Uhr morgens, muss zu meinem Vater, ist im Krankenhaus, kommt zu gar nichts mehr, ist total fertig, ist nur noch am Heulen. Weißt du was also ich fände ja, wenn diese Frau jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten, je nachdem wie lange die richtig ernste Lage noch dauert von deinem Vater, wir hoffen, dass es sich ja vielleicht doch mal wieder entspannt und es alles ein bisschen besser wird. Wenn sie jetzt richtig zu dir halten würde und dir sagen würde, okay, es ist nicht schön für uns beide, aber das musst du machen, das verstehe ich. Das wäre ein tolles Signal. Na klar. Wenn sie aber jetzt schon nörgelt, wäre das nicht nach meinem Geschmack, sagen wir es mal so. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Ich bin da wirklich auf deiner Seite. Aber also ich würde mich niemals vor die Alternative stellen lassen, entweder der kranke Vater oder hier die Liebe. Never, niemals. Nein, ich auch nicht, deswegen ja. Ich kann dich nur ermutigen und ermutigen, Oliver, dich weiter um deine Eltern zu kümmern. Wer weiß, wie es deinem Vater noch weiter ergeht und du dir hinterher vielleicht Vorwürfe machen würdest, ich habe nicht genug getan. Da muss man einfach dann auch da sein, finde ich. Ja, klar. So, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich wünsche von Herzen, dass es deinem Papa doch bald besser geht. Dass er von der Intensivstation runterkommt, das wäre ja schon mal ein guter Fortschritt. Oliver, alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiederhören. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 1.36 Uhr. Jetzt machen wir ein Gespräch noch und dann bitte ich mal meine Regie bei eBay mal nachzugucken, was unser Stuhl macht. Ich habe noch gar nicht die letzten Stunden nachgesehen. Bin ganz gespannt. Hier ist Michaela. Michaela ist 45. Guten Morgen, Michaela. Ja, schönen guten Morgen. Michaela, um was geht's? Es geht um Folgendes. Ich bin am 11. März in Hamburg in der U-Bahn zusammengeschlagen worden. Und zwar kam ich von einem Treffen von einer Freundin, hatte mich besonders aufgebrezelt und mich in so eine Ecke gesetzt. Um so ein bisschen für mich alleine zu sein. Es waren ungefähr noch 10 weitere Fahrtgäste. Um wie viel Uhr? 21 Uhr. 21. Und das war auch eine vornehme Linie. Also es gibt in Hamburg ja so eine und so eine U-Bahn, aber das war eigentlich eine absolut harmlose Strecke. Mhm. Ja. Und dann stieg auch in einer völlig harmlosen, nur vornehmen Station ein ganz bulliger Typ ein, der mit einem Springmesser sofort auf mich zukam und meine Handtasche rauben wollte. Es waren andere Leute im Abteil? Ja, die haben alle das super genossen, weil Tatort entfiel ja und nun hatten sie Tatort live. Ich habe also um Hilfe gerufen, keiner hat geholfen, alle blieben da, blieben sitzen. Also schau mal, der ist mit dem Messer auf dich zugekommen, hat gesagt, gib mir die Handtasche. Genau, und die Handtasche habe ich also um mein Leben, ich weiß, keiner weiß, wie man in so einer Situation vorher reagiert, sowas ist mir noch nie passiert. Hm. Ich bin noch nie Opfer gewesen, mir ist noch nie was geklaut worden. Auf jeden Fall habe ich die Handtasche an mich gedrückt und sie nicht weggegeben. Und dann ist es alles ganz, ganz schnell gegangen, dann hat der mir... Also stellte sich heraus, dass er Kickboxer ist, habe ich später auf dem Polizeipräsidium erfahren. Und da hat er mir also solche Verletzungen zugefügt, also an das linke Auge, das sah fürchterlich aus. Dann hat er mir einen wahnsinnigen Kinnhaken verpasst mit einer riesen Platzwunde, der zu einem Kieferschaden, also Anbruch führte mit einer schwersten Gehirnerschütterung. Dann habe ich geblutet wie ein Schwein, also aus der unteren Lippe, also da kam bestimmt ein Viertel Liter Blut raus, also es war wirklich. Also er hat das gemacht, er hat dich verletzt, er hat dich niedergeschlagen und ist, jetzt habe ich gerade das für die Vorstellung, die U-Bahn ist am Fahren. Ja, genau. Und dann, wie ging es dann weiter? Bitte? Ja. Also es war Crime Scene überall, alles war blutdurchtränkt, also ob da ein Mord oder was stattgefunden hätte. Und dann ist der die nächste Station ausgestiegen und ich Ach so, er hat mir noch als Kickboxer die schlagen ja mit den Füßen zu, ne? Das ist ja ein Kampfsport. Er hat mir noch mit dem Fuß noch so richtig einen in den Magen versetzen wollen. Ich halte fest, während all das passiert ist, waren da 10 Leute. Ja, mindestens. Und die 10 haben nichts gemacht. Nein. Gar. Waren das ältere Leute, jüngere Leute? Gemischt. Oh, nimm mal was zu gucken. Oh, da passiert ja mal was Schönes. So, und ist der Mann dann mit deiner Handtasche geflohen? Nein, meine Handtasche habe ich bei mir behalten. Also das. Wieso hast du die Handtasche nicht weggegeben? Das war instinktiv. Das war, als der mich mit dem Sprungmesser bedroht hat, habe ich in dem Moment das Gefühl gehabt, der meint das nicht ernst. Der meint es nicht ernst. Mhm. Aber du hast es nur spätestens gemerkt, als er dich so zugerichtet hat, dass er es ernst meint. Wieso hast du denn dann nicht spätestens die Handtasche gegeben? Das ging alles in Sekundenschnelle. Also der hat ja in Sekundenschnelle hat der losgelegt. Das war wie so ein Trommelwirbel. Das mag, für mich waren das 5 Sekunden. Und als er dann aus der in der nächsten Station, als sie dann einlief, raus wollte, bin ich noch hinter ihm her. Und habe ihm noch einen ganz gewaltigen Tritt hinten in die Weichteile verpasst. Also es war, ich weiß nicht, ich stand völlig unter Schock. Und die Station drauf musste ich aussteigen, habe da die Notrufsäule betätigt. Also Moment, du hast ihm dann nochmal einen Tritt verpasst und er ist abgehauen und du hattest deine Handtasche noch, warst aber ziemlich heftig verletzt. Ja, so war es. So, hat aber nicht wehgetan in dem Moment. Also, ja klar, das ist da ist man geschockt und dann spürt man keine Schmerzen. Also er hat mich nicht ausnocken wollen, sonst hätte er andere Stellen am Kopf. So, aber du hast einen Tritt verpasst und bist auch aus der U-Bahn ausgestiegen. Ja, da wo ich wohne. Und da habe ich den Moment, nee, da wo du wohnst, nicht da, wo der Mann ausgestiegen ist. Nein. Du bist da nochmal eine Station weitergefahren. Eine Station weiter, natürlich. So, und da waren doch immer noch die Leute in der. Ja. Und haben die dann was zu dir gesagt? Nein, gar nicht. Nur wie das keiner tut. Wie hübsch, blutig ich da stehe. Das kann man ja gar nicht glauben. So, und das Kernproblem kommt. Also gab es an meinem Bahnhof, da wo ich aussteigen musste, wo ich wohne, Notrufsäule, die habe ich betätigt. Da kamen sofort Leute vom Hamburger Verkehrsverbund, die haben mich dann ins Krankenhaus gebracht. Sind denn diese Leute, die in diesem Abteil waren, sind die auf und davon oder sind das zumindest Zeugen? Es hat sich später eine Zeugin gemeldet. Aha, die sind nicht bei, da ist keiner wirklich bei dir geblieben. Nein. Das ist ja unfassbar. Nein. Es hat sich später eine Zeugin gemeldet. Ich bin dann zwei Tage drauf, erstmal zu meinem Chef. Damit er mich sieht, wie ich aussehe. Ich war eigentlich gar nicht in der Lage, aber ich habe, das ist so ein Typ, da musst du schon einen abgehackten Arm haben, damit der dir glaubt, dass du irgendwas hast. Ne? Aber musstest du behandelt werden. Ja, genau. Ja. Ich bin auch in ambulanter Behandlung. So, das war jetzt am 11. März, ne, hast du gesagt gerade. Ist denn bis heute irgendetwas rausgekommen, wer der Täter war? Ja, ich war auf dem Polizeipräsidium, habe mir da ungefähr 80 Verbrecherfotos angeguckt. Und der 80. war er. Den habe ich sofort erkannt. Daher auch deine Information mit dem Kickboxer. Genau. Mhm. Hat man den Mann schon gefasst? Den Mann hat man gefasst. Der hat eine Bewährungsstrafe laufen. Der ist jetzt in Untersuchungshaft. Das eigentliche Problem, also erstmal mein Hauptproblem ist, aber das ist nicht deins, ich kann keine Nacht mehr schlafen. Glaube ich. Es gibt also Tage, da schlafe ich 5 Tage, 5 Nächte gar nicht. Null. Ich wusste gar nicht, dass ein Körper das durchhält. Mhm. Aber dann so die 7. Nacht, da holt sich der Körper den Schlaf dann und dann geht es dann schon 10 Stunden. Ne? Bist du denn seitdem schon wieder mal U-Bahn gefahren? Ja, das Problem ist an der Sache ist, ich bin normalerweise ein Mensch, der überhaupt nichts verdrängt. Ganz im Gegenteil. Ich heule und träume und arbeite auf und also ich habe kein Päckchen, das ich mit mir rumtrage. Ne? Aber offensichtlich kannst du dieses nicht so alleine verarbeiten. Das ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich eine Sache verdränge. Und es kommt noch was hinzu. Als ich dann aus der Notaufnahme nach Hause gefahren wurde, sah mich ja mein Freund so, wie ich war. Mhm. Dem habe ich die Geschichte dann erzählt. Und der hat mir also so bitterböse Vorwürfe gemacht, dass es ja um mein Leben gehen würde. Und hat mich dann auch irgendwie noch beschimpft und ich habe dann auch irgendwas Unnettes zu ihm gesagt und dann hat er am nächsten Tag seine Koffer gepackt und er ist gegangen. Also ihr habt euch deswegen gestritten? Und es war nicht nur ein Streit, es ist vorbei. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 4 Jahre. 4 Jahre und deshalb ist das dann auseinandergegangen? Naja, letztes Jahr war es so, ich mit meinem Chef, das ist so eine Hassliebe. Ich vermute mal, da hat sich aber schon einiges aufgestaut zwischen dir und deinem Freund. Ja, letztes Jahr war ich 3-mal im Krankenhaus. Zweimal wegen eines Magengeschwürs, das ich meinem Chef zu verdanken habe. Man kann schon sagen, eine Führungsposition, ne? Ich bin die rechte Hand eines Chefs beim großen Konzern. Okay, aber die Frage war, ob sich nicht zwischen dir und deinem Freund schon Streit aufgestaut hat. Ja, und der hat mich eben letztes Jahr 3-mal im Krankenhaus besuchen müssen. 2-mal wegen Magengeschwür, das 3-mal wegen Burnout. Und seine vorherige Freundin, die war auch so kompliziert. Und wir, aber eine Woche bevor das Ganze geschehen ist, hat er mir noch gesagt, wie sehr er mich liebt. Er hat mir auch zum Schluss gesagt, dass er mich lieben würde, aber er... Also er ist wahrscheinlich eins zum anderen gekommen, wobei... Er kann das einfach nicht mehr, hat er gesagt. Wobei, ich habe... Du hast es ja gerade an meiner Reaktion auch gemerkt. Es ist natürlich in der Regel immer klüger, dem Verbrecher das zu geben, was er will, um nicht das eigene Leben zu gefährden. Ich weiß nicht, das war mein Instinkt. Ja, aber ein seltsamer Instinkt ist das. Dieser Instinkt hätte dir auch das Leben kosten können. Nee. Oder hätte dich noch schwer verletzen können, mehr. Wenn er jetzt 2 Russen mit einer Kalaschnikow gestanden hätte, hätte ich meine Handtasche gegeben. Ja gut, aber das ist eine Logik. Du wusstest doch gar nicht, was mit dem Mann los ist. Er hätte dich ja stechen können. Oder hätte dich so zurichten können, dass du behindert bist. Nee, ich bin ein starker Mensch. Ja, aber was bist du, ein starker Mensch gegen einen Kickboxer mit einem Messer? Naja, du wusstest ja nicht, dass er Kickboxer ist. Naja, wie auch immer. Es hat mich jetzt im ersten Moment auch ein bisschen befremdet, aber du bist so ein Typ wahrscheinlich. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich gestern einen Anruf bekommen auf meinem Handy, einen Drohanruf, auch so in türkischer Sprache. Man kannte meinen Namen und dass man mich fertig machen würde, wenn ich meine Anzeige nicht zurückziehe bei der Polizei. Also der Täter war kein Deutscher. Nein, es war ein Türke. Ein Türke. Und, okay, Michaela, ich hab das jetzt schon verstanden, dass zumindest diese ganze Sache dir einen erheblichen Schock vermittelt hat. Das ist aber auch sehr verständlich, finde ich. Ja. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Ich möchte zunächst, dass du mit meiner Psychologin sprichst, wegen Traumaberatung, was man da machen kann. Wo lebst du? Du lebst in Hamburg. Ja. Da wohnst du auch, in Hamburg. Ja. Ja. So, da gibt's ja viele Anlaufstellen. Und das andere, was diesen Drohanruf anbelangt, würde ich dir dringend raten, Kontakt mit dem Weißen Ring aufzunehmen. Opferhilfeorganisation. Ja. Da vermitteln wir dir auch gleich die richtige Telefonnummer und den Ansprechpartner. Ja. Ja? Das ist sehr lieb von dir. Michaela, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und wir melden uns gleich. Das heißt, die Magdalena meldet sich gleich bei dir. Domian, kann ich von dir eine Autogrammkarte haben? Natürlich, sehr gerne. Sagst du der Magdalena deine Anschrift? Ich bin schon lange ein Fan von dir. Mach weiter so. Dankeschön, alles Gute. Ich danke dir für deinen Rat, ja? Gerne, tschüss, ciao. So, meine Lieben, jetzt zu unserem schönen Thema Moderationsstuhl. Falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, ich sag's ja jetzt jede Nacht und ist auch richtig so, dass ich das sage, wir sind umgezogen hier in ein neues Studio und den alten Moderationsstuhl haben wir zur Versteigerung freigegeben. Die Versteigerung läuft seit vorige Woche und läuft noch bis einschließlich Freitag bei eBay. Und zwar zugunsten einer sehr guten Sache, wie ich finde, nämlich zugunsten des Dr. Mildred Scheelhauses hier in Köln an der Universitätsklinik Köln. Das ist die Palliativstation, die hervorragende Arbeit leistet für todkranke, sterbenskranke und sterbende Menschen. Und wir waren vorige Woche schon bei einem sensationellen Betrag, der mich völlig umgehauen hat. Aber jetzt, ich muss meine Regie nochmal fragen. Wir sind jetzt bei 11.100 Euro. Das ist sensationell und das ist spektakulär und ich freue mich wie Bolle darüber. Also, vielleicht kommt noch ein bisschen was zusammen. Ich würde mich freuen, aber wir sind jetzt schon wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und die Auktion läuft noch bis einschließlich Freitag. Und ihr könnt die Sache finden unter Moderationsstuhl Domian bei eBay. So, das war die Information, die ich euch versprochen hatte. Und jetzt machen wir weiter mit der Sendung. Und hier ist Esther. Esther ist 45. Hallo Esther. Ja, hallo Domian. Bitte Esther zu Esther. Mir. Esther, entschuldige. Ja, macht ja nichts. Domian, ich bin 45 und ich lebe jetzt seit 8 Jahren gänzlich fast ohne Sex. Also das heißt, ich hatte in den letzten 8 Jahren 3-mal Sex, bin aber verheiratet. Oh, wie kommt das? Ich gehe deswegen reichlich am Stock. Das glaube ich. Was ist da los in der Ehe? Mein Mann ist seit 8 Jahren Bluthochdruckkandidat und nimmt Tabletten. Mhm. Und die haben ihm die Libido geraubt. Ach. Die Libido heißt, er hat weder Lust noch schafft er eine Erektion? Ja. Er sagt einfach, er ist asexuell. Mhm. Das heißt, es ist auch kein Sex mehr, keine erotischen Gedanken mehr im Kopf. Es ist alles weg. Ja, aber er hat mir versichert, das läge nicht an mir. Ich bin weder zu dick, zu dünn, noch zu groß, noch zu klein. Mhm. Ihn machen auch keine anderen Frauen an. Also ist es ganz eindeutig zurückzuführen auf seine Erkrankung? Ja. Wie ist das Verhältnis ansonsten zwischen euch beiden? Super. Super. Ich liebe ihn total. Also umso tragischer, ne? Wir sind jetzt seit 23 Jahren zusammen. Mhm. Sind auch schon echt durch Scheiße gegangen. Also er ist auch immer zu mir gestanden. Ich war mal schwer depressiv, war 2 Jahre in der Klinik. Mhm. Habe auch schwer Drogen genommen. Da hat er, wo er mich kennengelernt hat, er ist immer zu mir gestanden. Er ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Wir lieben uns. Wir heulen auch deswegen beide. Mhm. Und er sagt, was soll ich denn machen? Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was soll ich denn machen? Was sollst du machen? Und die Frage ist, was er dich machen lässt? Nichts. Was heißt nichts? Ich habe ihn gefragt, Callboy. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Das würde ihm das Herz brechen, Domian. Ein Callboy würde ihm das Herz brechen? Ja, oder überhaupt mal so, ne? Wir sind halt sehr eng zusammen, sehr oft zusammen, also... Ja, wir sind eigentlich wie frisch Verliebte, eigentlich. Eigentlich. Ein gutes und Team, eigentlich, tolles Team im Alltag, mit tiefer emotionaler Verbindung. Mit absolut. Alles absolut. Ich würd mein Herz für ihn geben, ne? Absolut. Also das steht außer Frage. Das heißt, wenn er diese Erkrankung nicht hätte, hättest du auch gar keine Sorge, dass das gut zwischen euch sexuell laufen würde. Ja, das lief ja vorher auch. Weil es vorher gut gelaufen ist, ja genau. Mhm. Weißt du, und ich meine, 23 Jahre sind auch kein Pappenstiel, ne? Nein, absolut nicht. Und aber wie stellt er sich das denn vor, wenn er das dir... Das weiß ich nicht, Domian. Vor allen Dingen... diese Erkrankung, diese Erkrankung ist voraussichtlich immer da und die wird er nicht mehr los? Ja, wahrscheinlich. Wie alt ist er? 59. Mhm. Und das ist auch gut so, weil ich brauche schon eine Hand, die mich so ein bisschen leitet, weil ich ein sehr verrücktes Huhn bin. Und er zeigt mir auch so meine Grenzen, aber das ist auch okay. Wir sind auf Augenhöhe, unsere ganze Ehe ist auf Augenhöhe, bis auf dieses Thema. Aber das verrückte Huhn ist erst 45 und hat Bedürfnisse. Ja, absolut. Ne? Und das hat große Sehnsucht. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich kann es mir ja 10-mal selbst machen. Das ersetzt aber nicht ihn. Du hast alle möglichen... Weißt du, ich kenne ihn als total tollen Liebhaber und bei uns ist immer gut die Post abgegangen. Und ich habe jetzt wirklich Geduld bewiesen und ich habe da eben so ein Thema gehört nach dem Motto, ja, man muss sich auch zurückhalten, ne, wenn der eine mehr will. Ja. Das habe ich getan, aber ich habe vor lauter Kummer letztes Jahr 17 Kilo abgenommen. Mhm. Finde ich in deinem Fall, würde ich das nicht so sagen, wie vorhin beim ersten Anrufer, war das bei Jan, das ist ein ganz anderer Fall gewesen. Du hast alle Möglichkeiten, oder ihr habt alle Möglichkeiten mal so durchgesprochen und er sagt bei allem Nein. Er hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, es würde ihm das Herz brechen, weil er mich total liebt. Aber wenn du mit einem Callboy etwas machen würdest, würdest du das, ihn ja nicht... Da würde er kaputt gehen, Domian. Und das macht mir die Sache noch viel schwerer. Mensch, weißt du... ich gehe am Stock. Esther. Ich gehe am Stock? Ja, weißt du, was ich gerade so die ganze Zeit im Hinterkopf denke? Ihr seid so erwachsene Menschen. Ihr habt schon ein so intensives Leben hinter euch. Ihr vertraut euch hundertprozentig. Ja. Warum kann der Kerl, ich meine es jetzt nicht böse, warum kann der Kerl dir nicht so eine gewisse Freiheit lassen und sagen, okay, komm, hol dir deinen Spaß irgendwo, mir soll's egal sein. Warum ist der nicht so souverän? Das müsste er sein. Ich glaube, er hat Angst. Vor was denn? dass mir einer oder dass ihm einer den Rang ablaufen könnte. Ja, aber was passiert denn, wenn er dir das alles verbietet? Dann wirst du über kurz oder lang vielleicht sogar heimlich ausscheren. Domian, das Problem ist, ich stehe hundertprozentig zu meinem Mann. Das ist auch keine Frage. Und ich habe ihm auch gesagt, das kann nicht auf Dauer so weitergehen. Ich meine, ich habe jetzt 8 Jahre Geduld bewiesen. Macht auch nicht jede Frau. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich habe ihn gefragt, was wird bei dir abgehen? Und er hat zu mir gesagt, ich würde ihn dann kastrieren. Ach, das ist doch furchtbar. Das sind doch Machtspielchen. Das ist doch egozentrisch, ist das doch. Wenn der Typ dich wirklich tief lieben würde, ich sag das mal jetzt provokativ für dich. Ja, ja, klar. Dann müsste er sagen, Mensch, dann geh raus, hol dir deinen Spaß. Und wir sind beide ein Team und bleiben ein Team. So würdest du es doch auch gerne haben wollen. Ja, natürlich. Eine Trennung steht auch bis jetzt nicht im Raum. Überhaupt nicht im Raum, so wie du es mir gerade geschildert hast. Möchtest du mit diesem Mann zusammen sein? Es geht hier nur um Sex. Es geht hier nur um den puren Sex und weiter nichts. Um die Lust. Um die pure Lust. Nur um die reine Lust. Würde ich sofort sagen, Mensch, Mädchen, hol's dir irgendwo. Hol's dir. Das entspannt unsere Beziehung auch. Domian, soll ich dir mal was sagen? Ich erwische mich immer mehr dabei, dass ich mir das nicht hole. Wie, dass du dir das nicht holst? Also, dass ich mir nicht einen Typen angel. Da erwische ich mich immer mehr bei dem Gedanken. Und dass du dir einen holst? Das ist ein Scheißgefühl. Also, du erwischst dich dabei, dass du dir doch einen holst, oder wie? Ja, der Gedanke ist halt da, ne? Ah, ja, sicher. Ja, ja. Kannst du denn nicht nochmal eingehen mit ihm darüber reden? Ich kann es versuchen, aber ich sehe da keine... Ich bin sogar in psychologischer Behandlung deswegen. Ach, ja, eben, weil ich 17 Kilo abgenommen habe. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, ich bin 1,75 Meter groß. Und paar Mal guten Sex nimmst du wieder zu. Ja, das sage ich dir, aber 100%. Gibt es denn eine Autoritätsperson für euch beide? Einen Menschen, den ihr auch sehr achtet und der Nein, euch der sehr nahe... Nein, er hat auch keine Freunde. Ich wollte gerade darauf hinaus, der vielleicht ein bisschen vermitteln könnte, der ihm das... Domian, mein Mann hat keine Freunde. Ginge er denn mit dir zu einer Eheberatung? Ja, da waren wir auch schon, nach der Depression. Wurde dieses Thema auch angesprochen? Nach der Depression hatte ich so das Gefühl, ich müsste mein Leben komplett neu ändern. Dann haben wir uns auch für 1,5 Jahre getrennt, räumlich. Es hat mir total gut getan. Ich habe auch viel gelernt dadurch. Wurde in dieser Eheberatung dieses Thema angesprochen? Da hatten wir ja das Problem noch nicht. Ach so. Das war ja vor 10 Jahren, wo ich die schwere Depression hatte. Ich würde fast sagen, wenn dann forciere das nochmal, dass ihr nochmal an einem Tisch mit einer neutralen Person sitzt und das nochmal besprochen wird. Aber ich habe etwas Sorge, wenn du schilderst ihn mir sehr vehement. Ja. Und ich für mich, so wie du ihn mir schilderst, ist es kein souveräner Kerl. Domian, und ich verstehe ihn nicht. Er steht sonst immer zu mir und wir machen alles gemeinsam und wir sind ansonsten wirklich auf Augenhöhe. Aber in diesem Thema komme ich kein Zacken weiter. Ich bin komplett auf deiner Seite. Ich finde, dass du das Recht hast, dir das zu holen. Und ich finde, dass wenn du so zu deinem Mann stehst, wie du es mir geschildert hast, dass eure Liebe auch überhaupt nicht tangiert. Ich weiß, es schreien wahrscheinlich viele Leute, wie kann er das sagen, aber ich finde das. Weil du wirst dabei krank, du unterdrückst dich massiv und naja, du hast es ja jetzt schon, dass du so viel abgenommen hast. Ja. Red nochmal mit ihm. Rede nochmal mit ihm, geh nochmal mit ihm zu einer Beratung, vielleicht kann ein neutraler Mensch etwas vermitteln. Ansonsten weiß ich nicht, was du machen sollst. Dann bleibt dir ja fast gar nichts anderes übrig, als es heimlich zu machen. Dann mach es heimlich und sag ihm nichts. Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Ja, also irgendwie, ich muss ja da auch mal auf meine Kosten kommen, ne? Also lass mich schon noch sagen, ist gleich zu Ende. Wenn der Partner es vielleicht wirklich nicht ertragen kann und man ihm so viel Schmerzen zufügt, also in Gottes Namen, dann mach es heimlich. Jetzt bleibt mir ja fast nichts anderes übrig. Jetzt muss ich Schluss machen. Esther, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich. Alles Gute. Und für eure Sendung alles Gute. Dankeschön. Ihr seid ein tolles Team. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Mensch, es ging aber flott heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen sind wir wieder da. Freitemennacht. 1 Uhr Radio ist live. 1 Uhr. Wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.